Sehr verehrte Pulcheria Alexandrowna, ich habe die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass ich infolge plötzlich eingetretener Hindernisse Sie auf dem Bahnsteig nicht empfangen konnte. Ich sandte darum einen gewandten Menschen zu Ihrem Empfang und Geleit. Ebenso werde ich auch morgen früh nicht die Ehre einer Zusammenkunft mit Ihnen haben können, infolge unaufschiebbarer Angelegenheiten im Senat und um Ihr verwandtschaftliches Wiedersehen und Zusammensein mit Ihrem Sohn und Avdotja Romanownas mit Ihrem Bruder nicht zu stören. Ich will mir aber die Ehre geben, Sie spätestens morgen Punkt 8 Uhr abends aufzusuchen, um Ihnen meine Aufwartung in Ihrer Wohnung zu machen, wobei ich mir erlaube, eine inständige und, ich betone es, dringende Bitte auszusprechen, dass bei unserer bevorstehenden Zusammenkunft Rodion Romanowitsch nicht anwesend sei, da er mich bei meinem gestrigen Besuch während seiner Krankheit beispiellos und schwer gekränkt hat. Und weil ich außerdem von Ihnen persönlich eine notwendige und ausführliche Erklärung über einen Punkt benötige, über den ich Ihre eigene Deutung zu erfahren wünsche. Ich habe die Ehre, im Voraus mitzuteilen, dass ich, falls ich entgegen meiner Bitte Rodion Romanowitsch antreffen sollte, gezwungen sein würde, mich zu entfernen, woran Sie dann die Schuld sich allein zuzuschreiben hätten. Ich schreibe dies in der Voraussetzung, dass Rodion Romanowitsch, der bei meinem Besuch so schwer krank zu sein schien, nach 2 Stunden plötzlich genas und ausging, folglich auch zu Ihnen kommen könnte. Ich habe mich davon mit meinen eigenen Augen überzeugt, als er gestern in der Wohnung eines von Pferden überfahrenen Trunkenboldes, der an den Verletzungen gestorben ist, dessen Tochter, einem Mädchen von verrufenem Lebenswandel, etwa 25 Rubel aushändigte, unter dem Vorwand, die Kosten der Beerdigung tragen zu wollen, was mich sehr überraschte, da ich weiß, mit welcher Mühe Sie diese Summe erhalten haben. Womit ich meine besondere Achtung der geehrten Avdotja Romanowna übermittle und Sie bitte, den Ausdruck meiner Hochachtung entgegenzunehmen. Ihr ergebenster Diener, P. Luschin. »Was soll ich jetzt tun, Dmitri Prokofjitsch?« fragte Pulcheria Alexandrowna dem Weinen nahe. »Wie kann ich Rodja zumuten, nicht zu kommen? Er verlangte gestern so nachdrücklich die Absage an Pjotr Petrowitsch und nun verlangt man, ihn selber abzuweisen. Ja, wenn er das erfährt, wird er ja absichtlich kommen. Und was geschieht dann?« »Handeln Sie so, wie Avdotja Romanowna beschlossen hat«, antwortete Rasumichin ruhig und ohne zu zögern. »Ach, mein Gott, sie sagt, Gott weiß was und erklärt mir nicht einmal den Zweck. Sie sagt, es würde am besten sein, das heißt nicht am besten sein, sondern es sei aus einem Grunde unbedingt nötig, dass auch Rodja heute um 8 Uhr abends hergebeten werde und dass sie unbedingt hier einander treffen. Und ich wollte ihm nicht einmal den Brief zeigen und es irgendwie durch ihre Vermittlung einrichten, dass er nicht herkäme. Denn er ist so gereizt. Ja, und ich verstehe gar nicht, was für ein Trunkenbold dort gestorben ist und was das für eine Tochter ist. Und wie hat er denn dieser Tochter das letzte Geld geben können, das Ihnen so teuer zu stehen gekommen ist, Mama«, sprach Avdotja Romanowna für Sie den Satz zu Ende.